Abschnitt 10 aus Die drei Musketiere, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere, Band 2. Von Alexandre Dumas, übersetzt von August Zoller. Kapitel 10. Die These von Aramis. D'Artagnan hatte Porthos weder etwas von der Wunde noch von der Prokuratorsfrau gesagt. Es war ein sehr kluger Bursche, unser Bearner, trotz seiner Jugend. Er stellte sich, als glaubte er alles, was ihm der ruhmredige Musketier erzählte, wobei er von der Überzeugung ausging, dass man immer eine moralische Überlegenheit über die Menschen hat, deren Leben man kennt, ohne es sie sogleich fühlen zu lassen und ihren Stolz dadurch zu verletzen. D'Artagnan aber, der fest entschlossen war, seine drei Gefährten zu Werkzeugen seines Glückes zu machen und Nutzen aus ihnen bei seinen zukünftigen Intrigen zu ziehen, freute sich zum Voraus, in seiner Hand die unsichtbaren Fäden zu vereinigen, mit deren Hilfe er sie zu lenken gedachte. Auf dem ganzen Marsche jedoch schnürte ihm eine gewaltige Traurigkeit das Herz zusammen. Er dachte an die junge und hübsche Madame Bonacieux, die ihm den Preis für seine Ergebenheit reichen sollte. Fügen wir jedoch sogleich bei, dass diese Traurigkeit bei dem jungen Manne weniger von der Klage über sein verlorenes Glück als von seiner Furcht herrührte, es könnte der armen Frau ein Unglück widerfahren sein. Für ihn gab es keinen Zweifel mehr. Sie war das Opfer einer Rache des Kardinals. Die Rache seiner Eminenz war bekanntlich furchtbar. Wie hatte er Gnade vor den Augen dieses Ministers gefunden? Das wusste er sich selbst nicht zu erklären, und Herr von Cavois würde ihm dies wohl enthüllt haben, wenn ihn der Kapitän der Garden zu Hause getroffen hätte. Nichts leiht der Zeit raschere Flügel, nichts kürzt den Weg so sehr ab, als ein Gedanke, der in sich selbst alle Fähigkeiten der Organisation des Denkenden verschlingt. Das äußere Dasein gleicht sodann einem Schlummer, dessen Traum dieser Gedanke ist. Durch seinen Einfluss hat die Zeit kein Maß, der Raum keine Entfernung mehr. Man geht von einem Orte aus und kommt an einem anderen an, das ist das Ganze. Von dem durchlaufenen Zwischenraum ist unserem Gedächtnisse nichts gegenwärtig geblieben als ein unbestimmter Nebel, in dem sich tausend verworrene Bilder von Bäumen, Bergen und Landschaften gegenseitig verwischen. In dieser geistigen Abwesenheit legte D'Artagnan in dem Gange, den es seinem Pferde zu nehmen beliebte, die 6 bis 8 Meilen zurück, welche Chantilly von Crèvecœur trennen, ohne dass er sich in diesem Dorfe anlangend eines der Dinge erinnerte, denen er auf seinem Ritte begegnet war. Hier erst kehrte sein Gedächtnis zurück. Er schüttelte den Kopf, bemerkte die Schenke, wo er Aramis gelassen hatte, und trabte auf das Tor zu. Diesmal war es kein Wirt, sondern eine Wirtin, die ihn empfing. D'Artagnan war Physiognomiker. Er überschaute mit einem Blicke das dicke, heitere Gesicht der Herrin des Ortes und begriff, dass es hier keiner Verstellung bedürfte und dass er von Seiten einer so lustigen Physiognomie nichts zu befürchten hätte. »Meine gute Dame«, fragte sie D'Artagnan, »könnt ihr mir wohl sagen, was aus einem von meinen Freunden geworden ist, den wir vor etwa 12 Tagen hier zu lassen genötigt waren?« »Ein hübscher junger Mann von 3 bis 24 Jahren, sanft, liebenswürdig, wohlgebaut?« »So ist es, überdies an der Schulter verwundet.« »Ganz richtig. Nun, mein Herr, er befindet sich immer noch hier.« »Ah, bei Gott, meine liebe Dame«, sprach D'Artagnan absteigend und Planchet den Zügel seines Pferdes zuwerfend. »Ihr gebt mir das Leben wieder. Wo ist dieser teure Aramis, damit ich ihn umarme? Denn ich gestehe, es drängt mich, ihn wiederzusehen.« Um Vergebung, gnädiger Herr. Ich zweifle, ob er euch in diesem Augenblicke empfangen kann. Warum? Ist eine Frau bei ihm? Jesus, mein Gott, der arme Junge. Nein, gnädiger Herr, es ist keine Frau bei ihm. Nun, wer ist denn bei ihm? Der Pfarrer von Montdidier und der Superior der Jesuiten von Amiens. Gott im Himmel, rief D'Artagnan, sollte es mit dem armen Jungen so schlimm stehen? Nein, gnädiger Herr, im Gegenteil. Aber infolge seiner Krankheit hat ihn die Gnade berührt und er ist entschlossen, in den geistlichen Stand einzutreten. Ganz richtig, sprach D'Artagnan. Ich hatte vergessen, dass er nur einstweilen Musketier war. Besteht der gnädige Herr immer noch darauf, ihn zu sehen? Mehr als je. Nun, der gnädige Herr darf nur die Treppe rechts im Hofe hinaufgehen, im zweiten Stocke Numero 5. D'Artagnan eilte in der angegebenen Richtung weg und fand eine von den äußeren Treppen, wie man sie noch heutzutage in den Höfen der alten Gasthäuser sieht. Aber man gelangte nicht auf diese Art in die Wohnung des zukünftigen Abbé. Die Zugänge zu dem Zimmer von Aramis waren nicht mehr und nicht minder bewacht als die Gärten der Armida. Bazin stand in der Hausflurwache und versperrte ihm den Weg mit umso größerer Unerschrockenheit, als er sich endlich dem Ziele nahe sah, nach welchem er ewig mit frommem Ehrgeize gestrebt hatte. Der arme Bazin hatte stets davon geträumt, einem Manne der heiligen Kirche zu dienen, und er erwartete mit Ungeduld den Augenblick, den er unablässig in der Zukunft erblickt hatte, wo Aramis endlich die Kasacke mit der Soutane vertauschen würde. Nur das von dem jungen Mann oft wiederholte Versprechen, dass dieser Augenblick nicht mehr lange ausbleiben könnte, hatte ihn in dem Dienste eines Musketiers zurückgehalten. In einem Dienste, wo, wie er sagte, seine Seele notwendig zugrunde gehen musste. Bazin schwamm also in einem Meere von Freude. Aller Wahrscheinlichkeit nach würde sein Herr diesmal nicht wieder zurücktreten. Das Zusammentreffen des körperlichen Schmerzes mit dem moralischen Schmerze hatte endlich die so lange ersehnte Wirkung hervorgebracht. An Leib und Seele leidend, hatte Aramis seine Augen und seinen Geist auf die Religion gerichtet. Und sein doppelter Unfall, das heißt, das plötzliche Verschwinden seiner Geliebten und seine Verwundung an der Schulter, war ihm als eine Verkündigung des Himmels erschienen. Man begreift, dass Bazin bei der gegenwärtigen Lage der Dinge nichts unangenehmer sein konnte als die Ankunft von D'Artagnan, welche seinen Herrn wieder in den Strudel weltlicher Gedanken, die ihn so lange fortgerissen hatten, zurückwerfen konnte. Er beschloss also, die Türe mutig zu verteidigen, und da er, insofern es bereits von der Wirtin verraten war, nicht sagen konnte, Aramis befände sich nicht zu Hause, so suchte er dem Ankommenden zu beweisen, es wäre das höchste Maß von Indiskretion, seinen Herrn in der frommen Konferenz zu stören, die schon am Morgen angefangen hätte und nach der Aussage Bazins nicht vor Abend zu Ende gehen könnte. Aber D'Artagnan nahm keine Rücksicht auf die Beredsamkeit des Meister Bazin. Und da er es nicht über sich gewinnen konnte, sich in eine Polemik mit dem Diener seines Freundes einzulassen, so schob er ihn ganz einfach mit einer Hand auf die Seite und drehte mit der anderen den Knopf der Türe von Numero 5. Die Türe öffnete sich und D'Artagnan trat in das Zimmer ein. Aramis saß in einem schwarzen Oberrocke mit einer runden und platten Kopfbedeckung, welche nicht wenig Ähnlichkeit mit einer Kalotte hatte, vor einem länglichen, mit Papierrollen und ungeheuren Folianten bedeckten Tische. Zu seiner Rechten saß der Superior der Jesuiten, zu seiner Linken der Pfarrer von Montdidier. Die Vorhänge waren halb geschlossen und ließen nur ein mystisches, glückseliger Träumerei entsprechendes Licht eindringen. Alle weltlichen Gegenstände, welche das Auge berühren, wenn man in das Zimmer eines jungen Mannes eintritt, und besonders wenn dieser junge Mann ein Musketier ist, waren wie durch einen Zauber verschwunden. Und es hatte ohne Zweifel die Furcht, es könnte ihr Anblick seinen Herrn auf Gedanken von dieser Welt zurückbringen, Bazin veranlasst, den Degen, die Pistolen, den Federhut und die Stickereien und Spitzen jeder Art und Gattung beiseite zu schaffen. Aber an ihrer Stelle glaubte D'Artagnan in einem dunklen Winkel etwas wie eine Geißel an einem Nagel hängen zu sehen. Bei dem Geräusche, das D'Artagnan verursachte, als er die Türe öffnete, hob Aramis seinen Kopf in die Höhe und erkannte sogleich den Freund. Aber zum großen Erstaunen des jungen Mannes schien sein Anblick keinen großen Eindruck auf den Musketier hervorzubringen. So sehr hatte sich sein Geist von allen irdischen Dingen losgeschält. »Guten Morgen, mein lieber D'Artagnan«, sprach Aramis. »Glaubt mir, dass ich glücklich bin, euch wiederzusehen.« »Und ich auch«, erwiderte D'Artagnan, »obgleich ich noch nicht ganz gewiss weiß, ob es Aramis ist, mit dem ich spreche.« »Mit ihm selbst, mein Freund, mit ihm selbst. Aber was konnte dich zu einem Zweifel veranlassen?« »Ich befürchtete, mich im Zimmer zu täuschen und glaubte anfangs in die Wohnung eines Dieners der heiligen Kirche einzutreten. Dann erfasste mich ein neuer Schrecken, als ich euch in Gesellschaft dieser Herren fand, denn ich glaubte, ihr wäret ernstlich krank.« Die zwei schwarzen Herren schleuderten D'Artagnan, dessen Absicht sie begriffen, einen beinahe drohenden Blick zu, aber D'Artagnan kümmerte sich nicht darum. »Ich störe euch vielleicht, lieber Aramis«, fuhr er fort, »denn nach dem, was ich sehe, muss ich glauben, dass ihr diesen Herren Beichte ableget.« Aramis errötete unmerklich. »Ihr mich stören? Ei, ganz im Gegenteil, lieber Freund, das schwöre ich euch. Und zum Beweise erlaubt mir vor allem, mich zu freuen, dass ich euch gesund und wohlbehalten wiedersehe.« »Ah, nun kommt er endlich«, dachte D'Artagnan. »Es steht nicht ganz schlimm. Denn dieser Herr, mein Freund, ist einer dreuenden Gefahr entgangen«, fuhr Aramis salbungsreich fort, indem er mit der Hand auf D'Artagnan deutete. »Lobet Gott, mein Herr«, erwiderten die zwei Geistlichen und verbeugten sich gleichzeitig. »Ich habe dies nicht versäumt, meine Ehrwürdigen«, antwortete der junge Mann und gab ihnen den Gruß zurück. »Ihr kommt zu gelegener Zeit, lieber D'Artagnan, und ihr werdet an der Diskussion teilnehmen, diese mit eurem Lichte erleuchtend. Der Herr Prinzipal von Amiens, der Herr Pfarrer von Montdidier und ich argumentieren über gewisse theologische Fragen, deren Interesse uns seit geraumer Zeit in Anspruch nimmt. Ich werde entzückt sein, eure Meinung darüber zu vernehmen.« »Die Meinung eines Mannes vom Schwerte entbehrt jeglichen Gewichts«, antwortete D'Artagnan, der über die Wendung, welche die Dinge nahmen, unruhig zu werden anfing. »Und ihr könnt euch, glaubt mir, ganz an die Wissenschaft dieser Herren halten.« »Im Gegenteil«, versetzte Aramis, »eure Meinung wird höchst wertvoll für uns sein. Hört, wovon es sich handelt. Der Herr Prinzipal glaubt, meine These müsse hauptsächlich dogmatisch und didaktisch sein.« »Eure These? Ihr macht also eine These?« »Allerdings«, antwortete der Jesuit, »für die Prüfung, die der Ordination vorhergeht, ist eine These unerlässlich.« »Der Ordination«, rief D'Artagnan, welcher nicht glauben konnte, was ihm die Wirtin und Bazin gesagt hatten. »Ordination«, wiederholte er und ließ seine Augen erstaunt auf den drei Personen, welche er vor sich hatte, umherlaufen. Da nun, fuhr Aramis fort, indem er auf seinem Fauteuil eine Haltung annahm, als säße er in einem Chorstuhle, und indem er zugleich seine frauenartig weiße und fleischige Hand, die er in der Luft hielt, um das Blut zurückkehren zu machen, wohlgefällig betrachtete, da nun, wie ihr gehört habt, D'Artagnan, der Herr Prinzipal meine These dogmatisch haben will, während ich wünsche, dass sie ideal sein möchte, so hat mir der Herr Prinzipal nachfolgenden Gegenstand vorgeschlagen, welcher noch nicht behandelt worden ist und worin ich allerdings Stoff zu prachtvollen Entwicklungen finden werde. Utramque manum in benedicendo clericis inferioribus necessarie sit. Fußnote: Diese Latinität und die nachfolgende Theologie wolle der Leser gefälligst weder dem Übersetzer noch der Korrektur, sondern einzig und allein dem Originale des Herrn Alexandre Dumas zuschreiben. Der Übersetzer. Ende der Fußnote. D'Artagnan, dessen wissenschaftliche Bildung wir kennen, veränderte sein Gesicht ebenso wenig bei dieser Zitation als bei derjenigen, welche ihm Herr von Treville in Beziehung auf die Geschenke gemacht hatte, von denen er glaubte, er habe sie vom Herzog von Buckingham erhalten. Was so viel heißen will, fuhr Aramis fort, um ihm die Sache zu erleichtern, die zwei Hände sind für die Priester der niederen Ordnung unerlässlich, wenn sie den Segen geben. Ein bewunderungswürdiger Gegenstand, rief der Jesuit. Bewunderungswürdig und dogmatisch, wiederholte der Pfarrer, der im Lateinischen ungefähr ebenso bewandert wie D'Artagnan, sorgfältig den Jesuiten beobachtete, um gleichen Schritt mit ihm zu halten und seine Worte wie ein Echo zu wiederholen. D'Artagnan blieb vollkommen gleichgültig bei der Begeisterung der zwei schwarzen Männer. Ja, bewunderungswürdig. Prorsus admirabile, fuhr Aramis fort. Aber es heischt ein tiefes Studium der Kirchenväter und der Heiligen Schrift. Ich erkläre nun diesen gelehrten geistlichen Herren, und zwar in aller Demut, dass ich in der Wachtstube der Musketiere und beim Dienste des Königs dieses Studium etwas vernachlässigt habe. Ich würde mich bequemer, Facilius Natans, bei einem Gegenstande meiner Wahl finden, der bei diesen rein theologischen Fragen wäre, was die Moral für die Metaphysik in der Philosophie ist. D'Artagnan langweilte sich ganz bedeutend. »Seht, welches Exordium!« rief der Jesuit. »Exordium!« wiederholte der Pfarrer, um etwas zu sagen. »Quem ad modum intercolorum immensitatem!« Aramis warf einen Seitenblick auf D'Artagnan und sah ihn dergestalt gähnen, dass er den Kiefer beinahe ausrenkte. »Sprechen wir Französisch, mein Vater«, sagte er zu dem Jesuiten. »Herr D'Artagnan wird mehr Genuss an unseren Worten finden.« »Ja, ich bin müde von der Reise«, sagte D'Artagnan, »und all das Lateinische entgeht mir.« »Vor allem«, sprach der Jesuit, etwas aus der Fassung gebracht, während der Pfarrer äußerst erfreut D'Artagnan voll Dankbarkeit anschaute. »Betrachtet einmal den Nutzen, den man aus dieser Glosse ziehen könnte. Moses, ein Diener Gottes. Er ist nur ein Diener, versteht ihr wohl. Moses segnet mit den Händen. Er lässt sich die zwei Arme halten, während die Hebräer ihre Feinde schlagen. Er segnet also mit beiden Händen. Überdies sagt das Evangelium in posuite manus und nicht manum. Leget die Hände und nicht die Hand auf. Leget die Hände auf, wiederholte der Pfarrer mit einer Gebärde. Bei dem heiligen Petrus dagegen, dessen Nachfolger die Päpste sind, fuhr der Jesuit fort, porrige Digitos, strecket die Finger aus. Begreift ihr das nun? Gewiss, erwiderte Aramis, der ein Vergnügen an dieser Abhandlung zu haben schien. »Gewiss, aber die Sache ist sehr kitzeliger Natur.« »Die Finger«, wiederholte der Jesuit, »der heilige Petrus segnete mit den Fingern, der Papst segnet also auch mit den Fingern, und mit wie viel Fingern segnet er?« »Mit 3 Fingern. Einen für den Vater, einen für den Sohn und einen für den Heiligen Geist.« Alle Anwesenden bekreuzten sich. D'Artagnan glaubte, dieses Beispiel nachahmen zu müssen. »Der Papst ist der Nachfolger des heiligen Petrus und stellt die 3 göttlichen Gewalten dar. Der Rest, Ordines Inferiores der kirchlichen Hierarchie, erscheint im Namen der heiligen Erzengel und Engel. Die niedersten Geistlichen, wie unsere Diakone und Sakristane, segnen mit den Weihwedeln, welche als eine unbegrenzte Zahl von segnenden Fingern zu betrachten sind. Dies ist der ganze, auf seine Einfachheit zurückgeführte Gegenstand. Argumentum omni denudatum ornamento. Aus diesem«, fuhr der Jesuit fort, »wollte ich 2 Bände von dem Umfange des Folianten hier machen.« Und in seiner Begeisterung schlug er auf den heiligen Chrysostomus in Folio, dass der Tisch sich unter seinem Gewichte bog. D'Artagnan bebte. »Ich lasse gewiss den Schönheiten dieser These Gerechtigkeit widerfahren«, sagte Aramis. »Aber ich muss zu gleicher Zeit erkennen, dass ich ihrer Last erliegen würde. Ich hatte folgenden Text gewählt. Sagt mir, lieber D'Artagnan, ob er eurem Geschmack entspricht. Non in utile est desiderium in oblatione. Oder besser, etwas Bedauern bei dem Opfer, das ich dem Herrn darbringe, steht mir nicht übel an.« »Halt«, rief der Jesuit, »diese These riecht nach Ketzerei. Es ist ein ähnlicher Vorschlag in dem Augustinus des Ketzervaters Jansen enthalten, dessen Buch früher oder später von Henkers Hand verbrannt werden wird. Nehmt euch in Acht, mein junger Freund. Ihr neigt euch zu falschen Lehren. Ihr richtet euch zugrunde, mein junger Freund.« »Ihr richtet euch zugrunde«, sprach der Pfarrer schmerzlich, den Kopf schüttelnd. »Ihr berührt den bekannten Punkt vom freien Willen, der eine menschliche Klippe ist. Ihr greift die Insinuationen der Pelagianer und Semipelagianer an.« »Aber mein Ehrwürdiger«, versetzte Aramis, etwas betäubt von dem Hagel von Argumenten, der auf seinen Kopf fiel. »Wie wollt ihr beweisen«, fuhr der Jesuit fort, ohne dass er ihm zum Sprechen Zeit ließ, »wie wollt ihr beweisen, dass man die Welt bedauern muss, wenn man Gott ein Opfer darbringt? Hört folgendes Dilemma. Gott ist Gott und die Welt ist der Teufel. Die Welt bedauern heißt den Teufel bedauern. Das ist mein Schluss.« »Das ist auch der meinige«, sagte der Pfarrer. »Aber ich bitte«, versetzte Aramis. »Desideras diabolum, Unglücklicher«, rief der Jesuit. »Er bedauert den Teufel. Ha, mein junger Freund«, sprach der Pfarrer seufzend, »bedauert den Teufel nicht, darum bitte ich euch.« D'Artagnan wirbelte es im Kopfe. Es kam ihm vor, als wäre er in einem Narrenhause und als sollte er ein Narr werden wie diejenigen, welche er vor sich sah. Nur war er genötigt zu schweigen, da er die Sprache nicht verstand, welche man in seiner Gegenwart sprach. »Aber hört mich doch«, sagte Aramis mit einer Höflichkeit, unter der etwas Ungeduld durchzuscheinen anfing. »Ich sage nicht, dass ich bedaure. Nein, ich werde nie dieses Wort aussprechen, welches nicht orthodox wäre.« Der Jesuit hob die Arme zum Himmel auf und der Pfarrer tat dasselbe. »Nein, aber gebt wenigstens zu, dass es nicht sehr schön ist, dem Herrn nur das anzubieten, was man mit vollkommenem Überdrusse und Widerwillen betrachtet. Habe ich recht, D'Artagnan? Ich glaube, bei Gott, rief dieser. Der Pfarrer und der Jesuit sprangen von ihren Stühlen auf. Folgendes ist mein Ausgangspunkt. Es ist ein Syllogismus. Es fehlt der Welt nicht an Reizen. Ich verlasse die Welt, folglich bringe ich ein Opfer. Nun sagt aber die Schrift ganz bestimmt, bringt dem Herrn ein Opfer dar. Das ist wahr, sprachen die Antagonisten. Und dann, sagte Aramis, sich in das Ohr kneifend, um es rot zu machen, wie er die Hände schüttelte, damit sie weiß würden, und dann habe ich hierüber ein gewisses Ringelgedicht gemacht, das ich im vorigen Jahre Herrn Voiture mitteilte und worüber mir dieser große Mann tausend Artigkeiten sagte. »Ein Ringelgedicht«, sagte der Jesuit verächtlich. »Ein Ringelgedicht«, sprach der Pfarrer maschinenmäßig. »Sprecht, sprecht«, rief D'Artagnan, »das bringt ein wenig Abwechslung in die Sache.« »Nein, es ist religiöser Natur«, antwortete Aramis. »Es ist Theologie in Versen.« »Teufel«, murmelte D'Artagnan. »Hört«, sagte Aramis mit einer bescheidenen Miene, welche nicht ganz von einer gewissen Färbung von Heuchelei frei war. »Vous qui pleurez un passé plein de charme et qui traînez des jours infortunés, tous vos malheurs se verront terminés, quand à Dieu vous offrirez vos larmes, vous qui pleurez.« Fußnote: Ihr, die ihr eine reizvolle Vergangenheit beweint und unselige Tage hinschleppt, all euer Jammer wird ein Ende nehmen, wenn ihr Gott allein eure Tränen darbringt, ihr, die ihr weint. Ende der Fußnote. D'Artagnan und der Pfarrer schienen erfreut. Der Jesuit beharrte bei seiner Meinung. »Hütet euch vor dem profanen Geschmack in dem theologischen Stile. Was sagt der heilige Augustin? Severus sit clericorum sermo.« »Ja, die Rede sei klar«, sprach der Pfarrer. »Eure These«, unterbrach ihn der Jesuit rasch, als er sah, dass sein Akolyte vom rechten Wege abkam, »eure These wird höchstens den Damen gefallen. Sie wird den Erfolg einer Plädoyerie von Herrn Patrou haben.« »Möge es Gott gefallen«, rief Aramis entzückt. »Ihr seht es«, rief der Jesuit, »die Welt spricht noch mit lauter Stimme in euch. Altissima voce! Ihr folgt der Welt, mein junger Freund, und ich fürchte, die Gnade ist noch nicht ganz wirksam.« »Beruhigt euch, ehrwürdiger Herr, ich stehe für mich.« »Weltliche Anmaßung!« »Ich kenne mich, mein Vater. Mein Entschluss ist unwiderruflich.« »Also besteht ihr darauf, diese These auszuführen?« »Ich fühle mich berufen, diese und keine andere zu behandeln. Ich will sie fortsetzen und ihr werdet hoffentlich mit den Verbesserungen zufrieden sein, die ich nach eurem Rate daran vorgenommen habe.« »Arbeitet langsam«, sprach der Pfarrer. »Wir lassen euch in vortrefflicher Stimmung zurück.« »Ja, der Boden ist ganz eingesät«, sagte der Jesuit. »Und wir haben nicht zu befürchten, dass ein Teil des Korns auf einen Felsen, ein anderer an den Weg falle und dass die Vögel des Himmels das Übrige fressen. Aves coeli comederunt illam.« »Die Pest ersticke dich mit deinem Latein«, sagte D'Artagnan, der kaum mehr an sich halten konnte. »Gott befohlen, mein Sohn«, sprach der Pfarrer. »Morgen also.« »Morgen, junger Verwegener«, sagte der Jesuit. »Ihr versprecht, ein Licht der Kirche zu werden. Wolle der Himmel, dass dieses Licht nicht zu einem verzehrenden Feuer werde.« Die zwei schwarzen Männer standen auf, grüßten Aramis und D'Artagnan und gingen nach der Türe. Bazin, der im Zimmer stehen geblieben war und die ganze Kontroverse mit frommem Jubel gehört hatte, stürzte ihnen entgegen, nahm das Brevier des Pfarrers, das Messbuch des Jesuiten und marschierte ehrfurchtsvoll vor ihnen her, um ihnen den Weg zu bahnen. Aramis begleitete sie bis unten an die Treppe und kam sogleich wieder zu D'Artagnan zurück, der noch in Träume versunken war. Allein einander gegenüber beobachteten die zwei Freunde anfangs ein verlegenes Stillschweigen. Einer musste dasselbe jedoch brechen, und da D'Artagnan entschlossen schien, die Ehre seinem Freunde zu überlassen, so fing dieser an: »Ihr seht, dass ich zu meinem Grundgedanken zurückgekehrt bin.« »Ha, die wirksame Gnade hat euch berührt, wie dieser Herr soeben sagte.« »Oh, der Plan, mich zurückzuziehen, hat sich längst gebildet, und ihr habt mich bereits davon sprechen hören, nicht wahr, mein Freund?« »Allerdings, aber ich glaubte, ihr wolltet scherzen.« »Mit solchen Dingen? Oh, D'Artagnan!« »Gott verdamme mich, man scherzt auch mit dem Tode.« »Und man hat Unrecht, D'Artagnan, denn der Tod ist die Pforte, welche zum Heil oder zum Verderben führt.« »Einverstanden. Aber lassen wir die Theologie beiseite, wenn es euch beliebt, Aramis. Ihr müsst für den Rest des Tages genug haben. Ich, meines Teils, habe das wenige Lateinisch, was ich nie konnte, völlig vergessen. Dann muss ich gestehen, dass ich seit diesem Morgen um 10 Uhr ohne Speise und Trank geblieben bin und einen ganz teufelmäßigen Hunger habe. Wir werden sogleich zu Mittag speisen, lieber Freund. Nur erinnert euch, dass es heute Freitag ist, und an einem solchen Tage kann ich weder Fleisch essen noch Essen sehen. Wollt ihr euch mit meinem Mittagsbrote begnügen? Es besteht aus gekochten Vierecken und Obst.« »Was versteht ihr unter Vierecken?« fragte D'Artagnan unruhig. »Ich verstehe darunter Spinat«, erwiderte Aramis. »Aber für euch werde ich Eier beifügen lassen, und das ist eine schwere Verletzung der Vorschrift, denn die Eier sind Fleisch, da sie das Huhn erzeugen. Dieses Mahl ist eben nicht sehr saftig, doch gleich viel, um bei euch zu bleiben, will ich mich dem unterziehen.« »Ich bin euch dankbar für dieses Opfer«, sprach Aramis. »Aber wenn es eurem Körper nichts nützt, so wird es doch eurer Seele nützen, das könnt ihr überzeugt sein.« »Also ihr tretet entschieden in den geistlichen Stand ein, Aramis? Was werden eure Freunde, was wird Herr von Treville sagen? Sie werden euch als Deserteur behandeln, das gebe ich euch zum Voraus kund.« »Ich trete nicht in den geistlichen Stand ein, ich trete zu demselben zurück. Ich hatte die Kirche der Welt zuliebe verlassen, denn ihr wisst, dass ich mir Gewalt antun musste, um die Kasacke des Musketiers zu nehmen.« »Ich? Ich weiß nichts davon.« »Wie? Ihr wisst nicht, wie ich das Seminar verlassen habe?« »Nein. Hört meine Geschichte. Übrigens sagt die Schrift, beichtet einander, und ich lege euch meine Beichte ab, D'Artagnan. Und ich gebe euch zum Voraus die Absolution. Ihr wisst, dass ich ein guter Kerl bin. Scherzt nicht mit heiligen Dingen, mein Freund. So sprecht also, ich höre. Ich war im Seminar von meinem 9. Jahre und zählte jetzt 21. Noch 3 Tage und ich wäre Abbé geworden und alles wäre abgetan gewesen. Als ich mich eines Abends meiner Gewohnheit gemäß in ein Haus begab, das ich oft besuchte, was wollt ihr, man ist jung, man ist schwach, trat ein Offizier, der mich mit eifersüchtigem Auge das Leben der Heiligen, der Gebieterin des Hauses vorlesen sah, plötzlich und unangemeldet ein. Gerade an diesem Abend hatte ich eine Episode von Judith übersetzt, und ich teilte meine Verse der Dame mit, welche mir alle möglichen Komplimente darüber sagte, und sie, über meine Schulter geneigt, mit mir zum zweiten Male las. Die Stellung, welche, ich kann es nicht leugnen, etwas nachlässig war, verletzte den Offizier. Er sagte nichts, aber als ich wegging, folgte er mir. Er holte mich ein und sprach: »Herr Abbé, liebt ihr Stockschläge?« »Ich kann es nicht sagen, mein Herr«, erwiderte ich, »da es niemand gewagt hat, mir solche zu geben.« »Nun, so hört mich, Herr Abbé. Wenn ihr noch einmal in das Haus kommt, wo ich euch getroffen habe, so werde ich es wagen.« Ich glaube, ich hatte Furcht. Ich wurde bleich. Ich fühlte, dass die Beine beinahe unter mir brachen. Ich suchte eine Antwort, fand keine und schwieg. Der Offizier erwartete eine Antwort, und da er sah, dass sie ausblieb, so lachte er, wandte mir den Rücken und ging in das Haus zurück. Ich begab mich in das Seminar. Ich bin ein guter Edelmann und habe lebhaftes Blut, wie ihr bemerken konntet, mein lieber D'Artagnan. Die Beleidigung war furchtbar, und obgleich die Welt nichts davon erfahren hatte, so fühlte ich doch, dass sie in der Tiefe meines Herzens tobte. Ich erklärte meinen Oberen, ich wäre nicht hinreichend für die Ordination vorbereitet, und auf meine Bitte verschob man die Zeremonie auf ein Jahr. Dann suchte ich den besten Fechtmeister von Paris auf. Ich schloss einen Vertrag mit ihm ab, demzufolge er mir jeden Tag eine Lektion in der Fechtkunst zu geben hatte, und jeden Tag nahm ich ein ganzes Jahr hindurch diese Lektion. Am Jahrestag der mir widerfahrenen Beleidigung hängte ich meine Soutane an einen Nagel, legte ein vollständiges Kavalierkostüm an und ging auf einen Ball, den eine mir befreundete Dame gab, wo ich meinen Mann zu treffen überzeugt sein konnte. Es war in der Rue de Frambourgeois, ganz nah bei der Force. Mein Offizier hatte sich wirklich eingefunden. Ich näherte mich ihm, als er zärtlich eine Frau anschauend ein Liebeslied sang, und unterbrach ihn mitten in der zweiten Strophe. »Mein Herr«, sprach ich, »missfällt es euch immer noch, wenn ich ein gewisses Haus der Rue Payenne besuche, und werdet ihr mir immer noch Stockschläge geben, wenn es mir einfällt, euch ungehorsam zu sein?« Der Offizier sah mich erstaunt an und sagte: »Was wollt ihr von mir, mein Herr? Ich kenne euch nicht.« »Ich bin der kleine Abbé«, erwiderte ich, »der das Leben der Heiligen vorliest und Judith in Verse übersetzt.« »Ah, ich erinnere mich«, sprach der Offizier, nachlässig lachend. »Was wollt ihr von mir?« »Ich wollte, ihr hättet Muße, einen Spaziergang mit mir zu machen.« »Morgen früh, wenn ihr wollt, und zwar mit dem größten Vergnügen.« »Nein, nicht morgen früh, wenn es euch beliebt, sondern sogleich.« »Wenn ihr es durchaus verlangt?« »Ja, ich verlange es.« »Dann gehen wir.« »Meine Damen«, sprach der Offizier, »lasst euch nicht stören. Ich brauche nur so viel Zeit, um diesen Herrn zu töten, und werde dann sogleich zurückkommen und meine zweite Strophe vollenden.« Wir entfernten uns. Ich führte ihn in die Rue Payenne, gerade an die Stelle, wo er mir ein Jahr vorher zu derselben Stunde das erwähnte Kompliment gemacht hatte. Es war herrlicher Mondenschein. Wir nahmen den Degen in die Hand, und mit dem ersten Stoße streckte ich ihn maustot zur Erde. »Teufel«, rief D'Artagnan. »Da nun«, fuhr Aramis fort, »da nun die Damen ihren Sänger nicht zurückkommen sahen und man ihn in der Rue Payenne mit einem gewaltigen Degenstiche durch den Leib fand, so dachte man, ich hätte ihn auf diese Weise gebettet, und die Sache erregte Aufsehen. Ich war also genötigt, für einige Zeit auf die Soutane zu verzichten. Athos, dessen Bekanntschaft ich um diese Zeit machte, und Porthos, der mir außer meinen Lektionen einige Fechterkunstgriffe beigebracht hatte, bestimmten mich, um eine Musketierkasacke zu bitten. Der König, der meinen Vater, welcher bei der Belagerung von Arras getötet worden war, sehr lieb gehabt hatte, bewilligte mir diese Kasacke. Ihr begreift folglich, dass heute für mich der Augenblick gekommen ist, in den Schoß der Kirche zurückzukehren. Und warum eher heute als gestern und als morgen? Was ist euch heute begegnet, das euch auf so abscheuliche Gedanken bringt? Diese Wunde, mein lieber D'Artagnan, war mir eine Verkündigung des Himmels. Diese Wunde, bah, sie ist beinahe geheilt und ich bin überzeugt, dass es heute nicht diese ist, welche euch am meisten leiden macht. Aramis' Auge funkelte unwillkürlich. Ach, sprach er, die Bewegung in seinem Innern unter einer geheuchelten Gleichgültigkeit verbergend. Sprecht mir nicht von solchen Dingen. Ich an dergleichen Dinge denken, ich Liebeskummer haben. Vanitas vanitatum. Ich sollte mir, eurer Meinung nach, das Hirn verdreht haben. Und für wen? Für eine Kammerjungfer oder irgendeine Bürgerdirne, der ich in einer Garnison den Hof gemacht hätte? Pfui! Verzeiht, mein lieber Aramis, aber ich glaubte, eure Blicke wären etwas höher gerichtet. Höher? Und was bin ich? Was berechtigte mich zu einem solchen Stolze? Ein bettelarmer, unbekannter Musketier, der die Sklaverei hasst und sich in der Welt durchaus nicht an seinem Platze sieht. »Aramis, Aramis«, rief D'Artagnan und schaute seinen Freund mit zweifelhafter Miene an. »Staub, kehre ich in den Staub zurück«, fuhr Aramis fort. »Das Leben ist voll von Demütigungen und Schmerzen«, sagte er düster werdend. Alle Fäden, die es mit dem Glücke verknüpfen, brechen nacheinander in der Hand des Menschen ab und besonders die goldenen Fäden. »O, mein lieber D'Artagnan«, sprach Aramis mit einem leichten Anflug von Bitterkeit, »verbergt eure Wunden wohl, wenn ihr welche habt. Das Stillschweigen ist die letzte Freude der Unglücklichen. Hütet euch wohl, irgendjemand euren Schmerzen auf die Spur zu bringen. Die Neugierigen pumpen unsere Tränen aus, wie dies die Fliegen mit dem Blute eines verwundeten Hirsches machen.« »Ach, mein lieber Aramis«, sprach D'Artagnan ebenfalls einen Seufzer ausstoßend, »was ihr da sagt, ist gerade meine Geschichte.« »Wie?« »Ja, eine Frau, die ich liebte, die ich anbetete, ist mir mit Gewalt entführt worden. Sie ist vielleicht eingekerkert, vielleicht tot. Aber ihr habt doch wenigstens den Trost, euch sagen zu können, dass sie euch nicht freiwillig verlassen hat, dass ihr, wenn ihr keine Kunde von ihr erhaltet, alle Verbindung mit euch untersagt ist, während... »Nichts«, erwiderte Aramis, »nichts.« »Also verzichtet ihr für immer auf die Welt? Das ist euer fester, unwiderruflicher Entschluss?« »Für immer. Ihr seid heute mein Freund. Morgen werdet ihr für mich nur ein Schatten sein. Oder vielmehr, ihr werdet gar nicht für mich bestehen. Was die Welt betrifft, sie ist ein Grab und nichts anderes.« »Teufel, das ist sehr traurig, was ihr mir da sagt.« »Was wollt ihr? Mein Beruf zieht mich fort, entführt mich.« D'Artagnan lächelte und antwortete nicht. Aramis fuhr fort, »und dennoch hätte ich, während ich noch an der Welt halte, gerne mit euch, über unsere Freunde gesprochen.« »Und ich«, sagte D'Artagnan, »hätte gern über euch selbst gesprochen. Aber ich sehe euch so sehr von allem losgeschält. Die Liebe behandelt ihr mit Pfui, die Freunde sind Schatten, die Welt ist ein Grab. Ach, ihr werdet es an euch selbst erfahren«, sprach Aramis mit einem Seufzer. Es sei also nicht mehr die Rede davon unter uns, sagte D'Artagnan. Und wir wollen diesen Brief verbrennen, der euch ohne Zweifel eine neue Treulosigkeit von eurer Grisette oder von eurer Kammerjungfer ankündigte. Welchen Brief? Rief Aramis lebhaft. Einen Brief, der in eurer Abwesenheit für euch eingetroffen ist und den man mir für euch übergeben hat. Aber von wem ist dieser Brief? Von irgendeiner tränenreichen Zofe, von einer verzweiflungsvollen Grisette, vielleicht von der Kammerjungfer der Frau von Chevreuse, welche genötigt gewesen sein wird, mit ihrer Gebieterin nach Tours zurückzukehren und ohne Zweifel, um sich niedlich zu machen, parfümiertes Papier genommen und ihren Brief mit einer Herzogskrone versiegelt hat. Was sagt ihr da? Ich werde ihn wohl verloren haben, sprach der junge Mann, indem er sich den Anschein gab, als suchte er denselben. Zum Glücke ist die Welt ein Grab, sind die Menschen und folglich die Frauen nur Schatten, ist die Liebe ein Gefühl, über das ihr Pfui macht. »Ah, D'Artagnan«, rief Aramis, »du bringst mich um.« »Da ist er endlich«, sprach D'Artagnan und zog den Brief aus seiner Tasche. Aramis sprang auf, nahm den Brief und las oder vielmehr verschlang ihn. Sein Antlitz strahlte. »Die Zofe scheint einen hübschen Stil zu haben«, sagte D'Artagnan nachlässig. »Ich danke, D'Artagnan«, rief Aramis beinahe außer sich. »Sie hat sich genötigt gesehen, nach Tours zurückzukehren. Sie ist mir nicht ungetreu. Sie liebt mich noch. Komm, mein Freund, komm, dass ich dich umarme. Das Glück erstickt mich.« Und die zwei Freunde fingen an, um den ehrwürdigen Sankt Chrysostomus zu tanzen, und stampften mit den Füßen auf die Blätter der These, welche auf den Boden gefallen waren. In diesem Augenblicke trat Bazin mit dem Spinat und dem Eierkuchen ein. »Fliehe, Unglücklicher«, rief Aramis und warf ihm seine Kalotte in das Gesicht. »Kehre dahin zurück, wo du hergekommen bist. Bringe dieses furchtbare Gemüse und die abscheuliche Beilage weg. Verlange einen gespickten Hasen, einen fetten Kapaun, eine Hammelskeule mit Knoblauch und 4 Flaschen alten Burgunder.« Bazin, der seinen Herrn anschaute und diese Veränderung durchaus nicht begreifen konnte, ließ schwermütig den Eierkuchen in den Spinat und den Spinat auf den Boden fallen. »Das ist der Augenblick, euer Dasein dem König der Könige zu opfern«, sprach D'Artagnan, »wenn ihr ihm eine Artigkeit erzeigen wollt. Non in utile desiderium in oblatione.« »Geht zum Teufel mit eurem Latein. Lasst uns trinken, lieber D'Artagnan, Tod und Teufel. Lasst uns trinken und erzählt mir ein wenig, was da unten vorgefallen ist.« Ende von Abschnitt 10. Gelesen von Fini im November 2025.